Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Schönen guten Abend zu Radio A auf 104,8 MHz, Querfunk. Ihr hört uns am 9.7.23, wenn nicht, dann hört ihr eine der Wiederholungen. Genau. Was machen wir heute? Wir haben eigentlich einen Themenblock vor allem mitgebracht. Zuallererst möchte ich reagieren auf eine Kritik, die uns erreicht hat aus Richtung der Roten Hilfe Karlsruhe. Wir haben bei der letzten Sendung vor 4 Wochen über Lina berichtet, beziehungsweise über das Antifa-Ost-Verfahren und haben uns ausgetauscht über den Paragraphen 129. Wir wollen das Ganze heute nochmal ein bisschen anders angehen, tendenziell eher mit gut recherchierten Fremdbeiträgen, die wir auf freieradios.net, einem Portal, auf das unterschiedliche freie Radioschaffende quasi Sendungen stellen können, runtergeladen haben, beziehungsweise rausgesucht. Und dann wollen wir das Ganze verbinden mit einem Artikel aus der Jungle World, der da heißt: Der Staat braucht die Gewalt, ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich, der Artikel. Genau. Aber inhaltlich nicht. Von 2020. Wir wollen das Ganze nämlich ein bisschen erweitern, um das Thema nochmal Gewaltmonopol. Auch das steckte da drinne. Und da gibt es nochmal eine Verbindung zu Repression und Radio. Nämlich fand im Januar schon eine Hausdurchsuchung statt bei Radio Dreieckland in Freiburg, in Verbindung mit der Verlinkung eines Artikels auf Indymedia links unten. Genau. Die abgeschaltete Seite Indymedia, genau, oder genau, in das Archiv. Genau. Wie auch immer, das werden wir nachher uns anhören bzw. anschauen. Ja, und dann haben wir natürlich noch Musik für euch. Und sollten wir wieder erwarten, es irgendwie viel zu früh dran sein, dann habe ich hier einen Schinken mitgebracht zum Lesen. Und zwar Martin Buber, Pfade in Utopia über Gemeinschaft und deren Verwirklichung. Ein Buch, das man wirklich nur noch schwer bekommen kann und unmögliche Preise dafür bezahlen in irgendwelchen Wissenschaftsbibliotheken. Etwas merkwürdig für anarchistische Literatur, aber ich genau. Bin gespannt. Ja, es ist ein bisschen schwurbelig. Ich habe heute schon mal reingelesen. Vielleicht kommen wir dazu, vielleicht nicht, vielleicht als Abschluss. Genau, jetzt würde ich mal noch einen Song spielen und zwar von Bukahara das Lied Border. There are so many rules written by I don't know who. All I know is they were written long ago. When all the ships arrived on board another life, they call it history, but it doesn't mean that we agree. On the

Es zeichnet sich Kontinuität darin ab, wie Gewaltpraktiken von Beamtengeneration zu Beamtengeneration weitergegeben werden und weitgehend ungeahndet bleiben. Hat der Fall damals die Öffentlichkeit aufgewühlt? Kaum. Einige hundert Leute demonstrierten vor der Wache, die liberale Zivilgesellschaft, die in Köln ganz besonders viel auf ihr antifaschistisches und antirassistisches Engagement hält, glänzte durch Abwesenheit. Polizeigewalt galt als etwas, das den linken Demonstranten und Außenseitern widerfährt, also dem herrschenden Vorurteil zufolge irgendwie gerechtfertigt scheint. Und als Außenseiter war Naisius, der psychisch angeschlagen war, in der Öffentlichkeit schnell abgestempelt. In den seither vergangenen 18 Jahren hat sich der Druck auf die Polizei allerdings erhöht. Zahlreiche Fälle wurden dokumentiert, es gibt Skandale, die sich nicht ausweiten und weitgehend folgenlos bleiben, weil weitere Untersuchungen politisch unterbunden werden. Der Tod Uri Jalloh am 7. Januar 2005 auf einem Dessauer Polizeiwache ist weiterhin nicht aufgeklärt. Mittlerweile berichten liberale Medien von der Süddeutschen Zeitung bis zurzeit regelmäßig über Fälle von Polizeigewalt. Aber sie können derzeit nur schwer die Fülle an Material bewältigen, das Woche für Woche vor allem junge Leute in den sozialen Medien veröffentlichen. Videos von Polizeieinsätzen, die eskalieren und in Gewalt von Beamten münden, wie jüngst in Hamburg, Frankfurt am Main, Hannover und Düsseldorf. Der Öffentlichkeit scheint es so zu dämmern, mit Polizeigewalt sind nicht nur Angehörige von Minderheiten konfrontiert, sondern sie kann alle treffen. Diese Videos sind kein Beweis, dass die Zahl der polizeilichen Gewalttaten zugenommen hat. Sie beweisen zunächst bloß, dass heutzutage viel mehr gefilmt wird. Trotzdem sind es bedeutsame Zeugnisse, denn sie lassen den Rückschluss zu, dass es bereits vor 10, 20 oder 30 Jahren eben solche Vorfälle in ähnlichen Anzahl gegeben haben dürfte, die bloß nicht dokumentiert wurden. Von 12.000 jährlichen Verdachtsfällen illegaler Polizeigewalt berichtete die Zeit im vergangenen Jahr. Es zeichnet sich also düstere Kontinuität darin ab, wie Gewaltpraktiken von Beamtengeneration zu Beamtengeneration weitergegeben werden und weitgehend ungeahndet bleiben. Die Aufklärungsquote ist in solchen Fällen gering. 90% der Ermittlungen gegen Polizeibeamten werden eingestellt. Eigentlich liegt alles vor, um eine kritische Masse zu erzeugen, also eine gesellschaftliche Kraft, die in der Lage wäre, ein größeres Übel abzuschaffen. Kritische Medien, immer größere Bevölkerungsgruppen, die von dem Übel betroffen sind und darüber reden, schließlich Politiker, sogar in Regierungsverantwortung, die nicht mehr grundsätzlich in Abrede stellen, dass es Polizeigewalt gibt. So zeigte sich sogar der konservative Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, CDU, über das neueste Video eines Polizeiübergriffs in der Düsseldorfer Altstadt erschrocken. Wer hätte das vor diesem Hardliner erwartet? Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass sich am Ausmaß und Form der Polizeigewalt grundsätzlich etwas ändert. Und das liegt nicht an der pandemiebedingten Entwicklung in den Innenstädten, in denen ausgelassen auf Straßen und Plätzen feiernde Jugendliche häufiger auf gestresste Polizisten stoßen dürften, nicht daran, dass das Vorgehen der Polizei von weiten Teilen der Bevölkerung tatsächlich gebilligt wird als Durchsetzung von Ruhe und Ordnung. Es hat grundsätzlich mit der Funktion der Polizei als Verkörperung der Staatsmacht zu tun. Bekanntlich monopolisiert der Staat die Gewalt. Zu diesem Monopol gehört auch die Definition dieser Gewalt und ihrer ideologischen Rechtfertigung. Die staatliche Gewalt ist im Rechtsstaat eingehegt. Über sie wird politisch und juristisch verhandelt. Es gilt das Folterverbot. Aber diese Einhegung hat ihre Grenzen. Staatliche Gewalt ist nicht vollständig verhandelbar. Es muss in der Logik des Staates einen Bereich der Gewalt geben, der nicht weiter hinterfragt werden kann. Man kann das auf zahlreichen dieser Videos, die Polizeigewalt dokumentieren, gut nachvollziehen. Wieso Beamten in einem bestimmten Moment zuschlagen? Wieso es es überhaupt tun? Erscheint willkürlich. Und gerade diese Willkür ist der letzte Grund der Souveränität. Polizisten wenden Gewalt an, weil sie es können und dürfen. Ja, es gibt auch kritische Stimmen zu diesem Thema, die hier im Artikel auch erwähnt werden. Kritische Polizeiwissenschaftler wie der Hamburger Professor Raphael Bär, der früher selbst Polizist war und mittlerweile junge Beamten ausbildet, wollen eine Veränderung herbeiführen, mit der etwa der Korpsgeist überwunden werden soll. Bärs Tenor: Je souveräner die Polizei mit Fehlverhalten in ihren Reihen umgeht, desto größer ist das Vertrauen der Bevölkerung. Aber die systemische Stärke der Polizei definiert sich gerade über dieses Fehlverhalten. Sie ist Ausdruck einer Gewalt, die jenseits politischer Legitimation steht. Damit der Staat diese Gesellschaft die sich durch antagonistische soziale Interessen auszeichnet, gegenübertreten kann, um sie zusammenzuhalten, zu bändigen, die Antagonismen abzudämpfen oder einzufrieren, darf er nicht vollständig Teil dieser Gesellschaft sein. Er würde sich sonst auflösen. Deshalb wird der Ermessensspielraum der Polizisten beim Zuschlagen oder Abdrücken gewährt, niemals hinreichend definiert werden können. Wer systematisch über Polizeigewalt berichtet und sie anprangert, müsste nolens volens die Systemfrage stellen. Doch in der Zeit oder der Süddeutschen Zeitung kündigt sich keine Revolution an. Dennoch jeder Welle von Berichten über Polizeigewalt folgt der eine, die von wachsender Gewalt gegen Polizisten handelt, von mangelndem Respekt und dem angeblichen Anwachsen rechtsfreier Räume. Ihre Polizeiobsessionen werden die Liberalen nicht los. Das ist auch, wie ich das so aus Gesprächen öfters dann kenne, dass es ja gerechtfertigt ist. Also dieser Punkt, Gewalt anzuwenden, weil sie das Monopol haben, sie können und sie dürfen es. Und das ist ja auch in Ordnung, weil sonst würden ihnen ja auch alle auf der Nase rumtanzen. Und da muss man dann auch durchgreifen können, sonst sind sie die armen kleinen, was auch immer, die nur nicht ernst genommen werden, aber sie müssen sich ja durchsetzen. Weil sie sind ja die ausführende Kraft. Lustigerweise habe ich ein Gespräch mit einem Polizisten gehabt. Das wusste ich am Anfang nicht, dass es einer ist. Und es, also das gab sich in der Kneipe tatsächlich. Und also es ist schon ungefähr ein Jahr her. Und es endete aber ziemlich schnell darin, dass er meinte, ja, er versteht es ja irgendwie schon, dass ich das sehr kritisch sehe, dass Gewalt angewendet wird gegenüber generell Gewalt angewendet wird als Mittel, irgendwelche Situationen aufzulösen. Wir waren uns davor einig, dass es Situationen gibt, die so dynamisch sind quasi, dass man irgendwie eingreifen muss. Aber es ging halt auch darum, dass man ja Menschen auch voneinander trennen kann, auch in Kampfsituationen, ohne dabei Leute zu verletzen. Also es gibt ja einen Unterschied, ob ich mit dem Ziel in eine Auseinandersetzung gehe, die Situation zu beenden, um dann einen Zustand herzustellen, in dem ich gucken kann, was ist passiert, oder eine Situation herzustellen, in der ich mit maximalem Einfluss quasi irgendwie die Situation beende, mit dem Ziel rauszufinden, wer schuld war. Ne, was ja ganz oft in so Gewaltsituationen auch wahnsinnig schwer ist, zu definieren, wenn es sich so hochgeschaukelt hat oder was weiß ich. Und dann ja auch oft die Frage, macht es überhaupt Sinn oder wird es nicht Sinn machen, zu gucken, was ist akut in der Situation überhaupt passiert und los. Ja. Whatever. Klar, es gibt ganz viele Situationen. Es ging aber sehr schnell, also das war der Ursprung, und dann ging es aber eben sehr schnell in die Richtung von wegen, naja, aber darum geht es ja auch gar nicht unbedingt, da kann man so und so reagieren, aber was ja klar ist, man kann ja nicht mit Messer zur Schießerei gehen. Also wir müssen ja schon entsprechend ausgestattet sein und Durchgriffsrechte haben, die sich eben abheben von allen Möglichkeiten, die die Zivilbevölkerung hat. Tatsächlich ging es da um Großkaliberwaffen am Ende die Diskussion, ne? Also, weil man meinte, ja, so eine normale Knarre hat ja mittlerweile jeder Mittelstandskriminelle sozusagen. Das heißt, wenn wir da irgendwie noch was gelten wollen, dann müssen wir ja schon mit Großkaliber da auflaufen, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Mhm. Und wo ich mir halt gedacht habe, also, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, der ich mal im Baskenland in einer Polizeistation war, was ja eigentlich keine Polizeistation ist, sondern dann schon eher so eine Art Polizeiburg mit riesigen Stacheldrahtwänden, was weiß ich. Und man läuft irgendwie im Baskenland draußen durch die Stadt und da sind die Konterfeis und Plakate der gefallenen Freiheitskämpfer oder wie auch immer, ich habe jetzt hier so Anführungszeichen gemacht. ETA-Aktivistinnen was auch immer das für Leute waren, ganz viele Baskinnen, Basken, die da unter die Räder gekommen sind. Und dann geht man in diese Polizeistation. Ich musste da tatsächlich mal rein und da hängen halt dann die Konterfeis der Polizistinnen, die bei diesen Auseinandersetzungen verstorben sind. Alle sind immer noch tief traumatisiert und beziehen das auf jeweils die andere Gruppe, teilweise auch feindselig. Und das ist das, was ich als Gewaltspirale zwischen Polizei und Zivilbevölkerung bezeichnen würde. Ist auch so Traditionspflege. Ja, total. Und dann hocke ich mit dem Typ da und habe halt genau dieses Argument vor mir hier für Baden-Württemberg sozusagen. Da ging es nämlich tatsächlich ums regionale Polizeigesetz. Also, und er meinte, ja klar, brauchen wir jetzt Großkaliber, weil jeder Mittelstandskriminelle hat ja eine 9 Millimeter. So. Fliegen durch Aufrüstung, oder? Das ist ein Jahrzehnte, jahrhundertelange Praxis in der Menschheit. Das wird auf jeden Fall mega gut, wenn ihr jetzt einfach total viele Knarren habt. Also ich bin mir da ganz sicher. Also genau. Das ist so meine letzte Erinnerung an diese Debatte. So ganz persönlich. Ich finde auch, was auch in dem, also was mich so dann noch so beschäftigt vorhin hat in dem Artikel ist, ich meine, in dem Fall, wie in dem Artikel geschildert, kam es ja auch zu einer Verurteilung, also zu einer Aufarbeitung mit Verurteilung, die dann in 16 Monate Bewährung im höchsten Fall ausgesprochen wird für kann man sagen, war Mord. So habe ich das verstanden in dem Artikel, vor allem auch so in Betracht, dass man Fußabdrücke im Gesicht findet. Also, weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Aber das geht so einher damit, dass man den Menschen, die halt auch das Gewaltmonopol besitzen, dann auch natürlich, dass ihnen nachsieht, wenn sie es mal ein bisschen übertrieben haben. So, das ist so, weil es gehört halt wohl dazu zum Game. Oder ich weiß nicht, was da der Gedanke dahinter ist, dass man das dann, dass man da irgendwie so davonkommen kann. Das ist das Verrückte daran, dass es irgendwie dann. Also auch diese Gespräche kennt man ja durchaus, hat es schon gelesen, entsprechende Artikel gelesen. Also das finde ich ja auch, so wie es da drin steht, würde ich das mit meinen Erfahrungen mit Polizeigewalt unterschreiben. Also der Begriff ist zu einem Begriff geworden, nicht mehr zu einem Tabuthema. Darüber kann man sprechen und es ist auch offenkundig nicht mehr zu leugnen. Und es tut eigentlich auch niemand, dass es da Fehltritte gibt. Aber die Debatte läuft dann halt genauso, wie du sagst, ja oft in die Richtung und also so erlebe ich das auch von wegen, ja, wenn man den ganzen Tag mit so Konfliktsituationen beschäftigt ist, ja, irgendwann brennt einem halt die Sicherung durch und dann haut man halt jemanden zusammen oder was weiß ich, ja. Ich finde auch, es wird ein bisschen verharmlost, wenn man Dinge anspricht von Polizeigewalt und die dann im Nachsatz mit relativiert, dass sie ja sowieso die Prügelknaben in Anführungszeichen der Nation sind. Und das, finde ich, relativiert wiederum die Polizeigewalt, die ja in einem ganz anderen Aktionsmuster agiert, wie, wie die Zivilbevölkerung. Also wie du gerade gesagt hast, so die malen sich dicke Kaliber aus und eine Polizeigewalt läuft halt nicht mit einem Faustschlag im Großen und Ganzen ab, sondern so niederschwellig mit Knüppeln, Pfefferspray, da gibt es ja viele Möglichkeiten, was die zur Auswahl haben im Vergleich zur Zivilbevölkerung. Und dann finde ich das ein bisschen relativierend, Wenn der Nachsatz dann ist, aber sie haben ja auch viel mit Feindseligkeiten zu rechnen und müssen sich ja dann durchsetzen. Und das ist ja auch im Artikel beschrieben, das würde ich auch total unterschreiben, dass das in, also wie du es auch schon gesagt hast, in so Gesprächen, die man selber führt, total krass so stattfindet und in der Presse halt auch wirklich total, also wo ich es ganz verrückt fand, war wirklich ganz verrückt so, das ist dann oft noch so rassistisch vermischt, wo wir es ja nicht machen, weil da der Chauvinismus eh klar ist, ist gegenüber psychisch kranken Menschen. Da kommt ja niemand noch auf die Idee zu sagen, danach, ah, die müsste man eigentlich viel mehr wegsperren, damit die gar nicht draußen rumlaufen können, weil das geht irgendwie nicht. Das ist moralisch, ethisch, moral, also weniger ethisch, mehr moralisch irgendwie nicht so tragbar. Wahrscheinlich auch nach der Euthanasie und so geht es irgendwie nicht, dass die Leute das sagen. Sonst würden sie es vielleicht auch sagen, bei Migrantinnen und Migranten ist das weniger ein Problem. Da kann man dann sagen, die müssen alle raus und so. Da können dann alle zusammen irgendwie so scheiße werden. Und dann kommt halt immer irgendwie, ja, und die Cops kriegen ja auch auf die Mütze. Die sind ja eh immer das Angriffsziel von irgendjemandem und die verteidigen sich. Und das finde ich auch sowas total Verrücktes mittlerweile in der Berichterstattung, weil manchmal klingt es ja, als wäre so ein, also ich habe heute in der Bild-Zeitung tatsächlich, das würde ich mir jetzt gerne angelegt, beim Bäcker heute Morgen hier in Neureuth in Das ist immer eine gute Quelle. Mega. heftige Ausschreitungen bei Eritrea fest. Ich will das ja überhaupt nicht. Die Überschrift habe ich auch mal gelesen. Eritrea. 20 verletzte Polizisten. Ja, fest, 20 verletzte Polizisten. Ja, stand auch irgendwo, ja. So. FAZ, Gießener OB stellt Zukunft des Festivals und vor einer Stunde. Da gucken wir gleich mal, was die Tagesschau dazu sagt. Können wir mal cross-posten hier. Aber Auf jeden Fall, es kommt einem halt so vor, als wäre es irgendwie so ein Hooligan-Fight zwischen Polizei und dann aber random irgendwelchen Leuten aus der Zivilbevölkerung, die ständig nichts Besseres zu tun haben. Und meine ganz persönliche Erfahrung mit Polizeigewalt ist halt, dass Polizeigewalt was ist, was sich total unreflektiert zuspitzt in den dynamischen Situationen. Also aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit durfte ich auch schon so Situationen über die Jahre beiwohnen, wie 7 Polizisten knien auf einem 14-jährigen Mädchen im Rahmen einer notwendigen psychiatrischen Unterbringung. Und man steht einfach da und denkt, gibt es keine andere Lösung, als mit 7 Erwachsenen auf dieser jungen Frau, auf diesem Mädchen zu knien. Es muss eine andere Lösung geben. Sicherlich, ja. Und auf gar keinen Fall darf diese absolute Ausnahmelösung angewendet werden, die jetzt gerade angewendet wird. Ich kann mir gar kein Szenario vorstellen, in dem das jetzt gerade gerechtfertigt wäre. Und wenn dann für 5 Sekunden, um irgendwas anderes zu machen, meinetwegen ein Fixiergriff oder sonst irgendwas, aber was anderes, nicht das aufrechterhalten, das ist einfach so brutal gefährlich und in den Situationen und mit Menschen, die verrückt sind von der Norm, habe ich das oft erlebt im Zusammenhang mit Polizei, dass da aufgrund schlechter Ausbildung sicherlich auch, also deshalb vielleicht auch der Punkt hier von diesem kritischen Raphael Bär, der als Professor, Hamburger Professor jetzt die Polizistinnen besser und anders ausbilden will, dass es nicht mehr passiert, sicherlich auch aufgrund schlechter Ausbildung und einer total beschissenen Struktur. Ich weiß nicht, ob das eine schlechte Ausbildung ist. Ich glaube einfach, dass das nicht Themengebiet für sie ist. Also die soziale Auseinandersetzung mit den Menschen. Das ist, glaube ich, nicht, also vielleicht ein bisschen, aber letztendlich in so einem Berufsfeld Polizei kann ich mir nicht vorstellen, dass das da zum Berufsbild gehört. Und wenn jemand Polizist oder Polizistin werden will, dann schaut er nicht in seinem Ordner nach über das Berufsbild und denkt sich, wie cool, ich lerne hier den Umgang im sozialen Miteinander, kann ich mich ausbilden lassen. Das ist ja nicht, also da ist ja erstmal eine schöne Autoritätshörigkeit, erstmal eine Portion vorhanden, die überhaupt den Menschen dahin treibt, sowas zu machen. Und wenn du das schon hast, dann willst du auch gehört werden in deiner Autorität. Also das ist so, sonst kommst du ja ein bisschen verarscht vor wahrscheinlich. Das ist ja ziemlich genau das, was ich jetzt auch, was ja ganz am Ende des Artikels auftaucht und was ich auch echt so die, also sehr interessante These fand hier. Da jetzt muss ich kurz suchen. Aber die systemische Stärke der Polizei definiert sich gerade über dieses Fehlverhalten. Sie ist Ausdruck einer Gewalt, die jenseits politischer Legitimation steht. Damit der Staat dieser Gesellschaft, die sich durch antagonistische soziale Interessen auszeichnet, gegenübertreten kann, um sie zusammenzuhalten, zu bändigen, die Antagonismen abzudämpfen oder einzufrieren, darf er nicht vollständig Teil dieser Gesellschaft sein. Er würde sich sonst auflösen. Eine interessante These, weil wenn du gerade von sozialem Miteinander sprichst, wenn es dann alle gelernt hätten, inklusive der Polizei, dann bräuchten wir auch keine Polizei mehr. Also um die Legitimation aufrechtzuerhalten des Staates, als auch der Polizei, als auch des, der heißt, Gewalt quasi. Heißt das dann ja auch, dass die Selbstbild... Dürfen sie es nicht so gut machen. ...von einem Staat, also im abstrakten Sinne, auch immer einhergeht, ein sich verteidigen müssen gegen die eigene Gesellschaft, weil nicht gewollt, Objekt... Also ist es, also im Selbstverständnis stellt, ist es so, die Selbstdarstellung oder Selbstbild schon darauf, läuft es hinaus, dass man, als der Staat an sich sich als nicht gewollt wahrnimmt, damit er sich so verteidigen kann, damit er nicht verschmelzen kann mit der Gesellschaft, um dann überflüssig zu werden, muss er schon von sich aus sagen, ich bin in irgendeiner Form ein Widerspruch zur Gesellschaft und den muss ich aufrechterhalten und den muss ich verteidigen. Ja, das ist ja, ja genau. Also ich bin der Antagonist zu dieser Gesellschaft, der irgendwie versuchen muss, die zusammenzuhalten, zu bändigen, das sind ja auch echt die richtigen Worte, ne? Abzudämpfen, einzufrieren in ihren Bedürfnissen, weil es ist ja alles endlos und die Bedürfnisse sind ja auch nicht zu stillen. aber gleichzeitig Freihandel und jeder soll produzieren, was er will und so weiter und so fort und so weiter. Und dann die unsichtbare Hand regelt eh alles. Und wenn nicht, dann regelt es halt die Rückhandschelle. Aber ich habe da schon echt mit Leuten auch drüber diskutiert, die so jetzt gerade echt so auch so liberale, revolutionäre Ideen hatten im Sinne von, also konnte man ja auch haben, finde ich, vor 10 Jahren so das Gefühl, boah, es geht echt aufwärts, Homo-Ehe, Atomausstieg, Dingsbums, Wehrpflichtabschaffung, Zivildienstabschaffung, keine Ahnung. Also man konnte ja das Gefühl haben, der Staat zieht sich zurück und es wird liberaler und irgendwie freier und man kann alles Mögliche machen. Ich habe damals die These schon vertreten und ich vertrete sie immer noch. Es gibt genau diese Grenze, die in dem Artikel auch taucht. Und die hat sich keinen einzigen Millimeter verschoben. Das Einzige, was sich verschoben hat, ist die Sprache. Und im Sinne der Liberalität darf man ein bisschen mehr sein. Man darf jetzt noch 20% schriller sein als vielleicht vor 20 Jahren gesellschaftlich anerkannt. Aber die Grenze, wo man eben genau das in Frage stellt und das, was ja jetzt gerade so zum Lachen war, eigentlich sagt, okay, wenn dann alle gutes soziales Miteinander gelernt hätten, inklusive der Polizei und des Staates, dann bräuchten wir die ja nicht mehr. Das ist ja schon der Punkt, dass die Herrschenden, und da würde ich jetzt mal in dem Fall drunter subsumieren, sowohl ArbeitgeberInnen als auch Gewerkschaften, als auch Institutionen, jegliche Hierarchie, genau, also das ist ja, geht ja nicht nur um Staat dann. Sich halt selber irgendwie als notwendig ansehen, um entweder Probleme zu lösen oder bestimmte Dinge zu regeln, die halt geregelt werden müssen, weil wenn sie ungeregelt wären, was würde denn dann passieren, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Und dann gibt sich das alles so eine Legitimation und am Ende muss es halt verteidigt werden. Und die, die es verteidigen, müssen halt immer mal wieder zeigen, dass sie auch noch in der Lage sind, es zu verteidigen. Und das tun sie dann halt durch diese Übergriffe, nicht bewusst wahrscheinlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass das bewusst ist. Ich glaube, es gibt schon aber was Bewusste, aber es gibt sicherlich auch Unbewusste. Also das wäre ein bisschen zu einfach zu sagen, das Gewaltmonopol würde nicht auch bewusst über die Stränge schlagen. Und ich würde auch behaupten, es gibt Menschen darunter, die auch Bock haben. Bewusst, okay, da muss ich es anders ausdrücken. Bewusst und Bock bestimmt eher dieses, also die, es ist halt so normal. Ach, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich da auch mit radikalen Linken schon so viel drüber gestritten habe, die eben dann gesagt haben, Skandal, Skandal, Skandal. Und mir hat dieser Artikel auch deshalb so gut gefallen, weil das nicht skandalisiert. Und ich bin eben auch der Meinung, es ist überhaupt kein Skandal. Da ist gar kein Skandal. Es ist genau das, was es ist. So, und es gibt eine Grenze und wenn du die überschreitest, dann kriegst du auf die Finger. Zum Gewaltmonopol und dann sagen sie dir klar, warum sie es kein Monopol sind und danach weißt du es. Genau, das ist der eigentliche Punkt, oder? Sie zeigen dir halt, warum. Was und so Sachen, wie du vorhin meintest, dass man denkt, man könnte so in eine progressive Richtung gehen, also nur weil so liberale Ansichten zu Homosexualität oder zur Wehrpflicht entstehen, das ist ja auch nichts, was an der Macht rüttelt oder am Grundverständnis, an Säulen des Systems, in dem sie sich bewegen. Das kann man ja geben. Tut ja keinem weh. Das ist so, du darfst halt nur nicht die Fragen stellen, die Systemfrage letztendlich. So. Genau, die Systemfrage darfst du am Ende nicht stellen und wer eben eine tiefgehende, so wie es hier auch im Artikel steht, tiefgehende Polizeikritik, also genau das in Frage stellt, warum soll es eigentlich notwendig sein, Leute zu haben, die andere Leute hauen dürfen, wenn wir doch genauso gut uns überlegen können, wie es im Idealfall dazu kommt, dass wir uns gegenseitig nicht mehr hauen und uns was anderes überlegen, wie also eine generelle, ich mag den Begriff Awareness nicht mehr so sehr in den letzten Jahren, da sind so viele komische Auswüchse, aber einfach ein gutes Aufeinander Acht geben quasi wieder lernen und ganz, ganz stark versuchen, das in Communities zu installieren. Das ist ja interessant, also sowas wie Community-Konzepte, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, das könnte der Staat ja auch wollen, im Sinne von, das könnte ja viel Geld sparen zum Beispiel, ne? Also gestärkte Nachbarschaften, die bestimmte Werte zugrunde legen und versuchen, sich da gegenseitig drin zu bestärken, aufeinander aufzupassen, solidarisch zu sein, bla bla bla. Das könnte ja viel bringen, ne? Was aber eventuell dann dazu führen würde, dass sie anfangen würden, sich noch stärker selbst organisieren zu wollen. Was dazu führen würde, dass andere vielleicht Kontrollverlust erleiden was wiederum nicht in Ordnung für sie ist in ihrer Welt und deswegen sowas nicht in die Gänze gepusht wird. Ich meine, so unsere Politik könnte sich ja auch irgendwelche sinnhaften, sinnvollen Gremien zur Gesetzgebung schaffen. Oder also, wäre möglich. Es gibt ja so viele Dinge, die dann darauf hinauslaufen, dass eben das vielleicht zu einem Macht- oder Kontrollverlust führt. Und daher glaube ich, dass das nicht so schnell passieren wird. Und daher glaube ich auch, dass sowas eher normal ist. Also, das ist halt so. Da muss man irgendwie mit leben und umgehen. Jetzt wird hier erstmal der eritreische Botschafter eingestellt, weil der Peter Beuth von der CDU ist der Meinung, dass Gießen zu einem Schauplatz eritreischer Konfliktlagen gemacht worden ist. Also man führt seine Kriege mittlerweile auf deutschem Boden. Das ist ja ein Unding. Ich höre mal lieber mal ein Lied. Ja, hier, guck mal, das passt doch hier. Festung Europa. Festung Europa von Johnny Mauser, ab dafür. Darkness, darkness, darkness. Fort Europa. Es wird dunkel draußen, wir belagern die Festung. Wir sind kurz vorm Verhungern, uns fehlt die Vernetzung. Um die Schergen und die ganzen Soldaten zu umkurven oder einfach zu verjagen. Unser Leben quält uns seit der Geburt auf Dauer. Deshalb suchen wir zum ersten Mal Brücken statt Mauern. Wir sind sauer, wir sind wütend bis zum Tod und belagern die Festungen an viel zu kleinem Boot. Die Hälfte unserer Leute starb schon vor euren Toren. Wir wurden zufällig auf der Südhalbkugel geboren. Wollen es wenigstens versuchen. Kein Ticket zu buchen, gib ein Stück von dem Kuchen. Es ist einer von euch gegen 100 von uns. Was wundert ihr euch? Wir lungern hier rum, bis ihr sagt, no border. Reißt ins Land ein, bis ihr schreit, no nation. Reißt ein Knast ein. Die Faust schreit es laut, hier werden Mauern gebaut. Aber Festungen fallen, auch wenn's jetzt keiner glaubt. Hebt die Faust schreit es laut, hier werden Mauern gebaut. Aber Festungen fallen, auch wenn's jetzt keiner glaubt. No border, no nation. Stop deportation. Es wird ganz, ganz dunkel. Wir sichern die Burg, dass keiner eine Chance hat. Das ist kein Contest, wir haben Frontex. Schweres Gerät und Soldaten, die warten auf ihren Einsatz, Afrikaner zu verjagen. Denn Reichtum ist ein Gut, was man lieber verteidigt. Wofür man einbricht und dem anderen das Bein bricht. Alle Fremden fangen unsere Flocken ab. Wir können das nennen, wie wir es wollen. Wir schotten uns ab. Damit's uns besser geht, damit's euch schlechter geht. Ein besserer Weg wäre sicherlich gerechter. Doch ich denke nicht, dass wir Kapitalismus und uns selber hinterfragen. Wir wollen Brot, Spiele, Geld und ein Wagen. Ganz im Ernst, wir sind einfach gestrickt. Haben Kriege gewonnen, wir waren einfach geschickt. Und die Festung Europa verteidigen wir. Du willst ein Knast sehen? Ich zeige ihn dir. Die Faust schreit es laut, hier werden Mauern gebaut. Aber Festungen fallen, auch wenn's jetzt keiner glaubt. Hebt die Faust schreit es laut, hier werden Mauern gebaut. Gebaut, aber Festungen fallen, auch wenn's jetzt keiner glaubt. Kino.io ist mein Wohnzimmer. Hätte ich ein regelmäßiges Einkommen, wäre ich Alkoholiker. Es ist 3 Uhr morgens, nichts wäre mir lieber als mich hinzulegen, aber ich bleibe Gefangener eines Videostreams von Prison Break. Nach der 4. Staffel Lost fühlte ich mich lost. In meinem Kühlschrank ist Frost, in meiner Spüle ist Frost. Ich hab das Gefühl, ich muss kotzen. Ich reduziere die Kosten, indem ich auf Essen verzichte. Postbote fick dich, ich halte die Türen verschlossen. Hätte ich eine Blumenvase, würde ich daraus trinken. Blumen verfaulen im Wasser und fangen an zu stinken. Wenn ich alt bin, gehe ich zu den Bulle-Spielern im Park und stell mich daneben, ohne mitzuspielen oder mit irgendwem zu reden. Ich hab ihm nichts zu sagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die mir allerdings alle nicht zu sagen. Fickt euch alle. Ich habe keine Interessen, außer Weine zu testen. Egal wie scheiße sie schmecken, Hauptsache der Preis ist ja niedrig. Ich holze den Regenwald ab und mache daraus ein Matheheft. Egal welche Gleichung ich löse, herauskommt immer, ich hasse die Welt. Ich hätte so gerne einen Urlaub gemacht, aber ich hatte kein Geld. Denn ich hab mir immer, wenn ich betrunken war, nachts noch ein Taxi bestellt. Ich kann kein Bus fahren, Ich sitze nur ungern neben schwitzenden Männern mit Brusthaaren. Ich weiß ja nicht, ob sie es schon gewusst haben, aber schlechte Komödianten erwecken in mir Gewaltfantasien. Ich verspüre den Drang, sie nackt auf einem Ameisenhaufen im Wald anzubinden. Es ist kalt und ich friere. Ich sitze mit Altpapier zugedeckt in einem Hauseingang und unterhalte mich mit Tieren. Mein einziger Freund ist ein Hund. Ich war in den 90ern jung, doch nun bin ich fast 30. Nach anderthalb Jahren Scheiße, soll heute... niemand kann mich mehr retten. Ich brauche dringend Tabletten. Ich bin von außen so schön, aber von innen so hässlich. Ich bettel am Straßenrand, ich bin kurz vor dem Hungertod, aber gib mir einen Euro und ich kaufe mir einen Rubbel los. Ja, das war unser Einstieg in das Thema Der Staat braucht die Gewalt. Was ich da noch ganz interessant fand, mir ist es gerade aufgefallen, so war ich es raus, und es gab einen Untertitel: Über Polizeigewalt wird nun debattiert, also seit längerer Zeit schon, nicht aber über die Staatsgewalt. Und ja, wir hatten jetzt gleich danach noch einen kleinen Talk drüber, während ihr Musik zu hören bekommen habt. Das zweite Lied war außerdem... Das zweite Lied vom Antilopen war außerdem, genau, Danger Dan, fickt euch alle. Genau, macht es mal. Nur wer sich angesprochen fühlt. Ja, genau, nur wer will, natürlich, klar. Genau. Hatten wir es noch, dass es eben dieses Thema auch innerhalb der radikalen Linken, Bewegungen, die sich quasi als revolutionär begreifen, Gruppen, Einzelpersonen, was auch immer, die dann Skandal schreien, wenn sie auf jeden Flyer Kampf schreiben und am Ende von eben jenem Gewaltmonopol eingenordet werden. Das ist auch immer mal wieder interessant in Gesprächen, dass das ein Skandal sein soll. Dabei ist es eigentlich kein Skandal, sondern wohlorganisierte, erwartende Staatsgewalt. Und die Frage muss man natürlich sich auch dann gefallen lassen, wenn man selbst sich auf der einen Seite als revolutionär, auf der anderen Seite aber nicht als antistaatlich begreift, wie man denn dasselbe erreichen will, was jetzt der bürgerliche Staat, bürgerlich-kapitalistische Staat erreicht, nämlich die Selbsterhaltung unter Zuhilfenahme des Gewaltmonopols, wie man das denn plant, dann selbst hinzukriegen. Ne? Eine ganz ohne das Gewaltmonopol, also ein Staatssystem aufzuziehen, was doch auch wieder wohl auf Macht und Autorität beruht. Aber ohne Gewaltmonopol auskommt oder ohne Gewalt. Diese Frage muss man sich dann natürlich auch gefallen lassen, wie das funktionieren soll. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, an der sich schon so manches sozialistisches Staatsprojekt auch zerlegt hat. Davon ist auszugehen, ja. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter in unserer Auseinandersetzung mit Staatsgewalt und Repression. Ich hatte vorhin mal kurz einen Schwenk gemacht und gesagt, dass wir so zwei Fails hatten in der letzten Sendung zum Thema 129, 129a und 129b Lina, Antifa-Ost-Verfahren. Jetzt haben wir einen Beitrag, spielen wir ab, der lief original und zuletzt. Am 31. Mai, und zwar bei Radio Korax, unter dem Titel Die Bedeutung des Paragraphen 129a. Ton ab. Ein Urteil vom Oberlandesgericht Dresden gefällt werden. Grund genug, uns jetzt nochmal etwas ausführlicher mit dem Verfahren und dem Paragraphen 129 zu beschäftigen. Und um das zu tun, habe ich jetzt Henning am Telefon. Henning ist Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe. Guten Morgen, Henning. Hallo, guten Morgen. Ja, bevor wir jetzt direkt zum Antifa-Ost-Verfahren kommen, würde ich gerne nochmal über einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch für die Menschen, die noch nicht so viel darüber wissen, über den Paragraphen 129 sprechen. Was genau sagt denn dieser Paragraph aus und wie wird er angewendet? Also der Paragraph 129 Strafgesetzbuch ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der wird eigentlich angewendet, ja, weiß ich nicht, bei Schwerstkriminalität vor allen Dingen, aber auch seit vielen Jahren jetzt auch im politischen Bereich. in der Vergangenheit zum Beispiel gegen die in Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, ja, wo heute ja dann Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung nach 129b angewandt wird. Das heißt, es ist ein Paragraph, der eindeutig politisch ist, ein Gesinnungsparagraph, wie wir sagen. Wir fordern auch seine Abschaffung, weil er eben eine umfangreiche Überwachung der Betroffenen und Beschuldigten zulässt. Also die gesamte Kommunikation, das gesamte Umfeld, die Familie, FreundInnen etc. pp. Er ist auch dazu da, um Strukturermittlungen innerhalb der linken Bewegung zu machen. Und nur ein Bruchteil dieser Verfahren führen letztendlich zu einer Verurteilung. In diesem Verfahren, Antifa-Verfahren, sehen wir ja, dass jetzt die Strafverfolgungsbehörden dabei sind, die Sache durchzuziehen und die Antifa zu kriminalisieren. Ja, auch die Entstehungsgeschichte des Paragraphen macht ja deutlich, dass es sich dabei, wie du gesagt hast, um ein politisches Strafrecht, einen Gesinnungsparagraphen sozusagen handelt. Ich würde noch mal ein bisschen ausholen. Der Paragraph 129 wurde ja schon bei der Gründung der BRD 1949 aus dem Reichsstrafgesetzbuch von 1871 übernommen. Der besteht also schon seit Gründung der BRD. Und in den 70ern kam dann im Zuge des Deutschen Herbst der Paragraph 129a dazu, als Reaktion auf die Anschläge im September 2001. Und dann der Paragraph 129b. 2017 wurde der Paragraph dann zuletzt reformiert. Das waren jetzt viele Zahlen, aber ich glaube, die sind wichtig für die Einordnung des Ganzen. In der Veränderung von 2017 wurden einige konkrete Beweispflichten für konkrete Taten gestrichen. Wie hat sich denn die Anwendung des Paragraphen seitdem verändert? Ja, ich meine, das sehen wir ja jetzt auch in dem, was die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer da postuliert hat, wenn sie gesagt hat, ja, man braucht heute keine Mitgliedsbeiträge oder keine Mitgliederlisten irgendwie als Nachweis, sondern es geht darum, eben einfach die angenommene gemeinsame Gesinnung eben als Gradmesser zu nehmen. Ganz klar ist angekündigt, dass sowas versucht wird, auch in Zukunft so anzuwenden. Und das bedeutet, es wird immer beliebiger, wenn es darum geht, linke Bewegungen und Organisationen zu verfolgen. Dahin geht die Reise und diese Reise müssen wir stoppen durch gute juristische Gegenwehr. Ja, wie du schon auch angesprochen hast, das wird ja seit Jahren auch versucht, den Paragraphen 129 gezielt auf AntifaschistInnen in Leipzig anzuwenden. Könntest du nochmal konkret werden, wie genau wird denn dieser Paragraph zur systematischen Kriminalisierung von AntifaschistInnen benutzt? Naja, es wird ein vermeintlicher Tatkomplex genommen und davon gab es ja auch verschiedene, zum Beispiel auch hier Dresden Nazifrei, wird eine kriminelle Vereinigung konstruiert und dann kann eben ein gesamtes politisches Spektrum ausspioniert werden und versucht werden, da eben auch Straftaten zu konstruieren, nachzuweisen etc. In der Vergangenheit hat das ja in Leipzig und Dresden eher nicht funktioniert. Da haben sich die Behörden eigentlich ziemlich lächerlich gemacht. Das wurde alles eingestellt. Und das kann auch damit zu tun haben, dass im jetzigen Verfahren es ja fast schon egal ist, wie viele Pannen es gibt, dass irgendwie Entlastungsmaterial auf irgendwelchen Schreibtischen liegen bleibt, dass Informationen auch an rechte Medien durchgestochen werden und so weiter und so weiter. Und nichtsdestotrotz wird weiter ermittelt, obwohl die Beweislage ja mehr als dünn ist. Ja, wie jetzt schon anklang, ist ja 129 auch dafür da, um eben nicht nur eine Verurteilung zu erreichen, sondern konkret einfach die politischen Ziele der Angeklagten zu diffamieren, indem eben diese als kriminelle Vereinigung dargestellt werden. Wie genau, um vielleicht zum Prozess zu kommen, fand denn diese Diffamierung im Antifa-Ost-Verfahren statt? Das hat sich ja schon gezeigt, als Lina dann verhaftet wurde mit dem Hubschrauberflug nach Karlsruhe, wo dann ein Springer-Fotograf mit dabei war und dann tatsächlich irgendwie auch ein entsprechender Medienrummel und eine PR-Kampagne losging. Die gesamten Diffamierungen, die dann eben erfolgt sind und bis heute anhalten. Und dass eine Bundesanwaltschaft die vorgeworfenen Taten quasi als Vorstufe zum Terrorismus deutet, das ist natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen und zeigt einfach, dass versucht werden soll, diese Kriminalisierung voranzutreiben aus unserer Sicht. Und das ist eben einfach nicht gerechtfertigt. Und ich glaube, wer genau hinsieht, kann eben sehen, dass hier versucht werden soll, die Gesetze zu verschärfen und AntifaschistInnen auch politischen Spielraum zu nehmen. das angesichts der Zustände, die eben auch in Leipzig und Umgebung herrschen, nämlich eine militante, eine gefährliche, eine lebensbedrohliche Szene, die eben auch Gegenwind braucht, die politische Gegenwehr braucht, weil sie sonst eben immer stärker werden wird. Im Antifa-Ost-Verfahren sind ja 4 AntifaschistInnen angeklagt. Lina ist jedoch schon, tritt als zentrale Figur auf, beziehungsweise was für eine Rolle wird ihr in diesem Prozess denn zugeschoben? Sie soll ja die Redelsführerin sein, wobei, ohne jetzt dazu sehr in Details gehen zu können, ja überhaupt gar nichts klar ist. Also wie gesagt, die Beweislage ist relativ dünn, nichtsdestotrotz haben sich Behörden und rechte Medien darauf eingeschossen, Lina eben als quasi die vermeintliche Anführerin einer wie auch immer gearteten Gruppierung zu erklären und das mit allen gängigen Stereotypen. Und das verkauft sich gut, das lässt sich anscheinend irgendwie auch gut in den Artikeln verarbeiten. Mehr kann ich dazu im Prinzip gar nicht sagen, weil das ist natürlich auch einfach eine Konstruktion, die dazu dient, eben diese Kriminalisierung voranzutreiben. Die Rote Hilfe spricht ja im Antifa-Ost-Verfahren auch von Vorverurteilungen und wirft dem Verfahren da oft Beweislastumkehr vor. Warum ist das so? Hängt das auch mit dieser dünnen Beweislage zusammen, die du gerade angesprochen hast? Naja, das ist ja sehr stark zu vermuten. Also es ist ja im Prinzip schon so gewesen, dass quasi die Angeklagten beweisen mussten, dass es eben nicht so war, ja, und nicht umgekehrt, ja. So, also mit der Unschuldsvermutung hatte das vieles, was da so verhandelt wurde, nach den Berichten ja relativ wenig zu tun. Und ich glaube auch, also je dünner die Beweislage, könnten wir annehmen, desto aggressiver eben auch der Versuch, da eben Dinge anzulasten oder eben auch anzunehmen oder zu konstruieren. Welche Rolle spielt denn die Medienlandschaft im Einordnen der Geschehnisse im Prozess und im auch vor allem in diesem Narrativ der Vorverurteilung? Du hast jetzt gerade schon die rechten Medien angesprochen, die eben da auch Informationen erhalten haben. Welche Rolle spielen die? Naja, die sind natürlich für die öffentliche Meinung schon sowas also die beschleunigen natürlich unglaublich. Wenn jetzt Informationen an ein rechtes Magazin irgendwie durchgestochen werden, die freuen sich, die streuen das irgendwie in die Medienlandschaft, aber es sind ja auch rechtskonservative oder bürgerliche Blätter, die das dankbar aufnehmen und die natürlich Stimmung machen. Ja, also die alles, was Verfolgungsbehörden raushauen, quasi unhinterfragt einfach abschreiben und als gegeben darstellen, das macht natürlich was mit der öffentlichen Meinung. Und dann entsteht eben ein Bild, als sei ein Antifaschistin besonders gefährlich, als würde da eine besondere Bedrohung für die Bevölkerung entstehen. Und es ist natürlich alles Unsinn. Letztendlich handelt es sich um Menschen, die sich gegen Neonazismus und gegen Naziterror auf der Straße wehren. Aber selbstverständlich haben Medien da eine sehr große Rolle gespielt und spielen sie auch weiter. Und da können wir ja nur appellieren und an diejenigen JournalistInnen, die wirklich schreiben wollen, was da passiert, dass eben auch Polizeimeldungen und Meldungen der Staatsanwaltschaft auch hinterfragt werden. Weil vieles davon sehr, sehr leicht auszuhebeln ist, wie wir ja auch aus der kritischen Presse wissen. Ja, um diese vermeintliche Bedrohung durch AntifaschistInnen zu schüren, ist ja eben auch genau dieser Paragraph 129 da. Darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen. Damit wird ja auch versucht, einfach systematisch Beziehungen zwischen Menschen zu kriminalisieren und damit eben auch linke Strukturen anzugreifen. Was bedeutet das denn im Umkehrschluss für den Umgang mit solch massiven Repressionen für linke AktivistInnen? Naja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass linke AktivistInnen nichtsdestotrotz politisch aktiv bleiben, sich nicht einschüchtern lassen, aufeinander aufpassen und vor allen Dingen auch solidarisch sind miteinander. Ja, also dass es eben nicht gelingt, Einzelne herauszugreifen, Einzelne zu dämonisieren, Einzelne zu isolieren, sondern dass wir sagen, nein, wir sind eine gesamte Linke. Im Fall von Repression stehen wir alle zusammen, wir lassen das nicht zu und wir sind solidarisch miteinander. Und ich glaube, das ist besonders wichtig. Und das lässt einen großen Teil von diesen Kriminalisierungsversuchen auch ins Leere laufen. Und die Solidarität darf auch nicht aufhören, wenn, wie heute befürchtet, Menschen dann wirklich auch für Jahre weggesperrt werden, sondern die Solidarität muss dann eben auch weitergehen. Ja, wo du deine Befürchtung gerade ansprichst, das Urteil steht ja nun an. In 10 Minuten, glaube ich, soll es verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft fordert 8 Jahre Haft. Lina ist ja jetzt auch schon seit 1,5 Jahren in U-Haft. Was sind denn mögliche Ausgänge des Prozesses heute und wie bewertest du diese? Naja, also ich kann jetzt schlecht orakeln. Also nach all dem, was jetzt gesagt wurde, nachdem wie der Verfahrensverlauf ist, ist zu befürchten, dass ein ähnliches Urteil gefällt wird, wie das eben von der Generalbundesanwaltschaft gefordert wurde. 8 Jahre Gefängnis für eine Aktivistin, für eine Antifaschistin, das wäre tatsächlich ein absolutes Novum. Es ist selbst aus Sicht der Verfolgungsbehörden, fällt das aus jeder Kategorie, was es bisher in der Form gegeben hat. Und sollte das so gemacht werden, das ist mehr als ein Alarmsignal. Da muss tatsächlich dann eben auch was passieren. Und meine Bewertung ist, das ist ein Angriff auf im Prinzip alle Linken, alle kritischen Initiativen, egal aus welchem Bereich. Und ich glaube, dass alle Menschen, die sich als AntifaschistInnen verstehen, sollten hier unabhängig von ihrer Tagespolitik hinsehen und sich solidarisch erklären, egal ob ich sonst in einer Gewerkschaft bin, in der Klimabewegung, in feministischen Zusammenhängen oder in politischen Parteien. Hier wird versucht, eine umfassende Kriminalisierung voranzutreiben und Einzelne dafür für viele Jahre wegzusperren und ja ihre Lebenswege irgendwie sehr einzuschränken. Und dagegen müssen wir alle zusammen laut sein. Ja, jetzt haben wir das vielleicht geschafft, inhaltlich ein bisschen zu berichtigen. Ich hatte schon gesagt, der Beitrag lief am 23. Mai. Da sprach Radio Korax mit Henning vom Bundesvorstand der Roten Hilfe über das bevorstehende Urteil im Antifa-Ost-Prozess. Mittlerweile kennen wir ja das Urteil. Das Urteil ist gesprochen, noch nicht rechtskräftig. Jetzt sage ich schon wieder was Falsches wahrscheinlich. Ich glaube, ich sage nichts Falsches. Alle Seiten sind in Berufung gegangen. Das heißt, jetzt bleibt abzuwarten, was als nächstes passiert. Wichtig wäre für alle, die sich dafür interessieren, dass der Prozess in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft fortgesetzt, also dass die Bundesanwaltschaft zuständig ist. So, und weil wir Internet haben, schaue ich das jetzt auch noch kurz nach, um nicht wieder was Falsches zu sagen. Und komme hier gleich auf die Hanauer Allgemeine. Wie radikal ist die Studentin aus Kassel wirklich? Das werden wir gleich mal hier nicht. Bundesanwaltschaft legt Revision ein. Da haben wir es doch. 9.6. vor genau 4 Wochen. Das Oberlandesgericht Dresden hat die Frau zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Das war eben das Urteil. Es wurden 8 Jahre gefordert. Im Fall bla bla bla hat auch die Bundesanwaltschaft Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden eingelegt. Das sagte eine Sprecherin in Karlsruhe am Freitag. Zuvor hatte die Zeitschrift Spiegel darüber berichtet. Also auf jeden Fall eine Sache, die sich dann in der Zuständigkeit bewegt hier in Karlsruhe. Und da wäre es ja jetzt dann irgendwie angemessen, vor allem vielleicht aus den Kreisen der Menschen, die sich dezidiert mit Antifaschismus beschäftigen, dazu vielleicht in Karlsruhe was zu machen. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Auf jeden Fall bleibt abzuwarten, wie es in diesem sogenannten Antifa-Ost-Verfahren weitergeht. Wir haben gerade noch ein bisschen polemisiert, wie wir das in dieser Sendung eigentlich nie tun, weil wir ja ein ernstes Sendeformat sind, das Spaß eigentlich hasst. Also wenn wir uns fragen, ob wir Spaß, hast du Spaß? Natürlich. Ja. Hasse ich Spaß? Ja. In dem Beitrag ging es um das Zusammenstehen der gesamten antifaschistischen Bewegung. Da haben wir ein bisschen, sind wir natürlich drauf gekommen, dass in Deutschland ja alle Antifaschisten sind eigentlich schon per Geburt, eben nicht per Blutlinie. Nee, aber per gesellschaftlichen Selbstverständnis ist doch mittlerweile fast jeder Mensch wird sich so betiteln. Also wirklich alle, die man, glaube ich, fragen würde, würden sagen, ja, ich bin auch einer. Ja. Oder eine. Oder eines. Deshalb ist der Begriff Antifaschismus auch eine Art Beleidigung, weil es geht um eine Selbstverständlichkeit, die eigentlich gar keinen Namen braucht, wie Atmen zum Beispiel. Das macht man einfach. Kann man schon. Kann man mal so sagen, auf jeden Fall. Ja, und das mit dem Zusammenstehen, ich habe mich gerade spontan erinnert, wann ich wirklich das Gefühl hatte, dass zuletzt quasi Leute richtig zusammengestanden sind. Und ich muss sagen, ich muss eigentlich bis zum G8-Gipfel nach Heiligendamm zurückgehen, wo die sogenannte, sich damals selbst bezeichnende Antiglobalisierungsbewegung da der Punkt war. Da gab es solche Aktionen, außerdem auch noch wie Abschiebe, Flughafen, Fluten in Hamburg zum Beispiel. Das war das Antira- und Klimacamp in Hamburg. Und da war wirklich der Konsens, die einen machen Fokü, die anderen zeigen Filme, die dritten überfallen die Ausländerbehörde und die vierten fluten halt den Flughafen. Ob sie dazu die Wasserhähne auf dem Klo aufdrehen, die Türen zukleben oder mit ihrem Rollkoffer die Eingangstür blockieren, ist egal. Oder dafür im Parlament streiten, dass es keine Abschiebeflüge mehr gibt. Aber auf jeden Fall, niemand trennt sich von irgendjemand anders und sagt, aber wir sind jetzt eine Partei oder wir sind jetzt Gruppe XY, sondern alle stehen zusammen und bleiben an der Sache irgendwie. Ist lange her. Ist Deutschland in meiner Erinnerung durch die letzten regierenden Jahre zu linksliberal geworden? Zu linksliberal, also damit radikale linke Themen keinen Platz mehr haben, weil wir sind ja schon gut. Und dass sich Leute, die sich der rechten Ideologie zuordnen, vor einer linken Meinungsdiktatur Angst haben, ist Deutschland zu linksliberal? Ganz dünnes Eis. Da kommen wir zu meiner Lieblingsverschwörungstheorie. Die Spaltung der radikalen Linken in Deutschland durch gut platzierte identitätspolitische Inhalte. Weniger Einigkeit gab es nie zuvor. Kein Geheimdienst hätte sich ein besseres Programm ausdenken können. Ja. Um die maximale Schwächung herbeizuführen. Da habe ich jetzt inhaltlich überhaupt nichts über identitätspolitische Notwendigkeiten gesagt außerdem und auch kein Bashing möchte ich auch nicht betreiben. Aber genau, das kam jetzt einfach so wieder mal als Quatschanteil. Ja, ist Deutschland zu linksliberal geworden? Naja, ich glaube schon, dass es eine Strategie liberaler Kräfte ist, die Gesellschaft so wirken zu lassen, als ob wirklich also kontrollierte diverse Spielplätze, würde ich das nennen. Habe ich tatsächlich vor 2 Tagen mit einem Freund über seinen Korea-Besuch gesprochen, wo er gesagt hat, ganz viel kreatives Ausleben in einer der autoritärsten und strukturiertesten Gesellschaften, die er je erlebt hat in Seoul. Diese ganze Kreativität und so weiter ist aber hegemonial komplett eingepflegt und geplant. Also es sind ganz bestimmte Räume, in denen das passiert, vor allem im Internet. Und dann halt die volle soziale Kontrolle über Überwachung und so gleichzeitig. Ne? Also du kannst eigentlich ganz viel machen. Also vor allem auch sehr erfolgreich weltweit, Stichwort K-Pop und so gerade. Mhm. Also die gehen richtig ab, ja, popkulturell auch und so. Und gleichzeitig halt aber die totale Einhegung und die totale, ja, also der Zwang, Folge zu leisten sozusagen. Ich glaube, so ein bisschen geht es in die Richtung, also so ein bisschen, das ist so mein Eindruck, zu linksliberal. Auf jeden Fall so, hey, lasst uns doch alles, was einfach nur irgendwie anders aussieht, komplett akzeptieren, was uns aber in Frage stellt, maximal bekämpfen vielleicht. Ja. Vielleicht so. Und da auch Stärke beweisen mit unserem Gewaltmonopol. Okay. Man kann ja auch nicht nachher hier im T-Shirt so zum Abendball gehen oder wie was. Ja, das wäre auch zu liberal. Das wäre auch zwar nicht linksliberal, aber zu liberal. Genau. Also du kannst schon viel machen, aber du kannst nicht auf den Wiener Opernball im T-Shirt gehen. Nee. Ungefähr so, ne? Da ist die Grenze. Aber da würdest du dir wahrscheinlich auch selber schlecht vorkommen. Vielleicht. Oder wie Joschka Fischer. Wir haben jetzt ein K-Pop-Lied. Wir haben jetzt ein K-Pop-Lied von Avski. Welches? Nehmen wir doch einfach das dritte. 1, 2, 3. Kann es nicht aussprechen. Tayendesang würde ich tippen. Tayendesang würde ich auch sagen. Dänisch. Kommt hin. Ja. Sound on. Und ab. Oh, halt, muss noch draufklingen, sonst kommt was anderes. Ab dafür. Ja, das war Afski mit Tien de Sang. Man will natürlich Song sagen. Ja, das war sehr entspannend, wobei wir natürlich gleichzeitig wieder weiter debattiert haben. Wir gönnen uns hier natürlich keine Pause bei diesen wichtigen Themen. Nee, auf keinen Fall. Da sind uns dann schon wieder verschiedene Dinge ein- und aufgefallen, die wir euch aber erst später angedeihen lassen werden. Genau, wenn wir dennoch Zeit haben. Wir können dann wählen zwischen dem einen und dem anderen. Wir werfen eine Münze. Genau. Ich habe ja hier immer noch dieses hervorragende Buch. Wir können noch ein drittes einwerfen. Pass auf. Da stehen, ich kann ja nur mal ein Wort, einfach mal kurz hier zur Ablenkung. Vielleicht kann ich mal ein Wort sagen. Ja, ich bitte darum. Warte mal. Ich frage dich einfach, was ist dieses Wort? Oh, ist eine Quiz-Sendung. Ja. Super. Irgendwas mit Marx. Irgendwas mit Marx. Kapital. Richtig. 100 Punkte. Ja gut. Ah ja, hier. Was hier? Wie kann Gemeinschaft werden? So. Genau. Jetzt ist die Frage. Heißt, auch an euch da draußen, ihr könnt natürlich anrufen, vorausgesetzt, ihr habt die Telefonnummer. Scheiße. Oh, die Überschrift ist gefährlich. Drei Sätze eines religiösen Sozialismus. Jeder Sozialismus, dessen Grenze enger ist als Gott und der Mensch, ist uns zu wenig, sagt Leonhard Ragatz. Ja. Das ist ja ein gefährliches Thema. Vielleicht lassen wir es einfach, ich finde das eh gerade nicht. Gemeinschaft, es gibt nur ein Mittel, die religiöse Umwandlung der menschlichen Seele, sagt Leo N. Tolstoi. Ich glaube, da hat er nicht recht mit. Oh, aber Ferdinand Tönnies, der Typ von den Fleischfabriken, der hat auch schon was gesagt in dem Martin Bubers Buch. Und da die gesamte Kultur in gesellschaftliche und staatliche Zivilisation umgeschlagen ist, so geht in dieser ihrer verwandelten Gestalt die Kultur selber zu Ende. Es sei denn, dass ihre zerstreuten Keime lebendig bleiben, das Wesen und Ideen der Gemeinschaft wiederum genährt werden und neue Kultur innerhalb der Untergehenden heimlich entfalten, sagt Ferdinand Tönnies. Ich denke, das ist der Tönnies über Gemeinschaft. Der hat ja auch mit Keime und Schweineschlachten, das passt ja auch. Eine alternative Kultur geschaffen oder was? Okay, vielleicht lassen wir das Buch jetzt erstmal noch weg. Ich habe das richtige Wort nicht gefunden. Es geht irgendwas um. Es war ein ganz kompliziertes Wort. Ja. Ich weiß es aber nicht mehr. Oh, der Anti-Düring steht hier auch drin. Gut. Der nächste repressive Übergriff, über den wir heute im Rahmen unserer Sondersendung zur Repression sprechen wollen, ist die Hausdurchsuchung, die stattgefunden hat bei unserem geschwisterlich verbundenen Sender Radio Dreieckland aus Freiburg. Da sind nämlich die Räume durchsucht worden. Das war schon eine Weile her, ich glaube im Januar. Ich glaube, dieser Monat, wo es noch so kalt war. Genau. Und da haben wir euch ein paar Einspieler vorbereitet zu diesem Thema. Also tatsächlich, es erinnert ein bisschen an das Verfahren, ist mir eingefallen, gegen Andres Holm vor vielen, vielen Jahren mit der militanten Gruppe, der damals 8 Begriffe gegoogelt hat, in derselben Reihenfolge diese Begriffe hintereinander gesetzt, wie sie in einem Bekennerschreiben der militanten Gruppe auftauchen, weshalb er... Die hat, glaube ich, Militärfahrzeuge hauptsächlich angezündet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, hatte zur Folge, dass er 6 Monate in Untersuchungshaft war, dass er gegenüber seiner Wohnungseingangstüre eine Kamera hatte über, ich glaube, 1,5 Jahre oder so. Okay. Eine sehr unangenehme Erfahrung, die... wie bis dato typisch, das auch mit dem LINA-Verfahren oder mit dem Antifa-Ost-Verfahren vielleicht ganz relativ wichtig zu sagen, in den meisten Fällen, wo deutsche radikale Linke mit 129a oder b angeklagt wurden, endeten die Verfahren mit einem 129a in der Regel mit einem Freispruch. Also ganz großes Medientrara, Überwachung, blub, blub, blub und so, ganz viel Heiterteil und am Ende eigentlich Freispruch. Also das war dann auch mehr Exempel statuieren, als wirklich da was machen. Ja, wie das in diesem Fall sein wird, wissen wir gar nicht. Das Verrückte ist tatsächlich, dass alle, glaube ich, viele Menschen kurze Zeit gedacht haben, das wäre totaler Humbug. Und jetzt hat aber das Verwaltungsgericht Stuttgart, glaube ich, Oberlandesgericht irgendwie sowas in Stuttgart. Also zuerst wurde die Anklage abgelehnt und dann hat das Oberlandesgericht jetzt vor kurzem doch zugestimmt. Genau. Und jetzt darf das eben gemacht werden. Ja, das ist schon crazy. Hier ist ein kleiner Beitrag als erstes eben von Radio Dreieckland selbst. Den wollen wir jetzt euch einfach hier mal einspielen. Und zwar war das die Soli-Kundgebung und da möchten wir euch jetzt die Rede einspielen des Redakteurs, der die nun kriminalisierte Nachricht verfasste, der von sich selber sagt, naja, das sagt eigentlich nicht er, das sagen die Sicherheitsorgane, dass er diese Hausdurchsuchung quasi ausgelöst hat. Ja, wenn ihr keine Fragen habt, dann würden wir das jetzt einfach mal abspielen. Scheint keine Fragen zu geben. Ja, auch noch ein paar Worte von dem RDL-Redakteur, der durch seinen ach so gefährlichen Artikel die Hausdurchsuchung ausgelöst hat. Ja, es ist nicht so schön, 6.45 Uhr von der Polizei geweckt zu werden. Erst dachte ich, seien irgendwelche Einbrecher, aber nein, es war die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Ja, das war überhaupt nicht schön. Umso schöner sind die ganzen Solidaritätsbekundungen, die gestern schon bundesweit ankamen bei uns. Und umso schöner ist es auch, dass jetzt hier so ziemlich viele Leute hier auf den Platz der Alten Synagoge gekommen sind. Vielen Dank dafür. Eigentlich, das wurde auch schon gesagt, es ist total lächerlich, der Grund, warum wir jetzt hier stehen. Um das zu unterstreichen, würde ich einfach mal die Meldung vorlesen, die zu der Hausdurchsuchung geführt hat. Eine Meldung vom, ich glaube, 30. Juli letzten Jahres. Linke Medienarbeit ist nicht kriminell. Ermittlungsverfahren nach Indymedia Linksuntenverbot wegen Bildung krimineller Vereinigung, Zitat, eingestellt. Bald 5 Jahre ist der konstruierte Verein Indymedia Linksunten nun verboten. Jetzt informiert die autonome Antifa darüber, dass das zugehörige strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen, Zitat, Bildung einer kriminellen Vereinigung am 12. Juli nach § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft habe keine Beweise finden können und damit keinen genügenden Anlass zur Erhebung einer öffentlichen Klage. Zitat, bis heute konnte offenbar keiner der bei den Linksunten-Razzien im August 2017 beschlagten Datenträger entschlüsselt werden. Zitat Ende, so die autonome Antifa. Im November 2020 hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg schon die Durchsuchung der KTS im August 2017 im Zuge des konstruierten Vereins Indymedia Linksunten für rechtswidrig erklärt. Im Internet findet sich linksunten.indymedia.org als Archivseite. Das ist die komplette Meldung, die dazu geführt hat, dass gestern bei 2 Privatwohnungen durchsucht wurden und dass sie wahrscheinlich die komplette Technik von Radio Dreieckland mitgenommen hätten, wenn ich nicht gesagt hätte, ja, ich habe diesen Artikel verfasst und zwar auf einem Laptop, den sie schon beschlagnahmt haben. Es ist einfach nur lächerlich. Den Link auf diese Archivseite haben viele andere Medien auch gesetzt. Und wer in die Media links unten googelt, findet diesen Link auch sofort. Es ist öffentlich einsehbar und als Presse haben wir auch die Aufgabe, über Vorgänge und Dinge zu informieren und den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild zu machen. Schon das Verbot von Indie Media links unten war unter Gesichtspunkten der Pressefreiheit fatal. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, gegen einzelne strafrechtlich relevante Artikel vorzugehen. Die hat es natürlich auch in die Media links unten gegeben. Das wurde aber nicht gemacht. Stattdessen wurde ein ganzes Medium mit zahlreichen Beiträgen verboten. Auch das war schon fatal für die Pressefreiheit. Dass jetzt eine Meldung, in der über eine Einstellung eines Ermittlungsverfahrens informiert wird, dafür sorgt, dass Radio Dreieckland durchsucht wird, dass es bei uns Hausdurchsuchungen gibt, ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Dass das ein Richter den Antrag der Staatsanwaltschaft auf die Hausdurchsuchungen durchwinkt, eine Richterin, ist wirklich bodenlos und wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf den Stand der Pressefreiheit in Deutschland. Wir können eigentlich nur spekulieren, um was es geht. Wir denken, es geht einfach um Ausforschung. Natürlich sind wir als linkes Medium, haben hier in Freiburg und Umgebung und auch darüber hinaus zahlreiche Kontakte und wir befürchten einfach eine massive Ausforschung durch diese Beschlagnahme von Laptops und Datenträgern. Was natürlich auch für die Wahrheit Wahrung unseres Redaktionsgeheimnisses wirklich fatal ist. Mit diesen ganzen Durchsuchungen, würde ich sagen, versucht man uns auch in irgendeine linksextreme, dubiose Ecke zu schieben, obwohl wir eigentlich nicht viel anderes machen als andere Medien auch. Vielleicht stellen wir Fragen aus einer anderen Perspektive, lassen mehr marginalisierte Gruppen zu Wort kommen als bloß politische EntscheidungsträgerInnen. Ja, das geht natürlich nicht! Das muss verhindert werden! Das ist ein Angriff auf das System! Aber ansonsten machen wir eigentlich nichts anderes als Journalismus. Aber wie wir jetzt sehen, steht leider dieser Journalismus von uns unter Druck. Und die einzigen, die dafür sorgen können, dass wir weiterhin eine starke Stimme sind, dass wir unabhängig sind, dass wir auch frei von etwaigen Bedenken von GeldgeberInnen sind, die mit uns eventuell Projekte machen können. Die einzigen, die wirklich langfristig unsere Unabhängigkeit garantieren können, die seid ihr. Ja, deswegen vielleicht als kleinen Hoffnung, als kleinen Nebeneffekt von dem ganzen Scheiß, würden wir uns natürlich über neue Mitglieder im RDL-Freundinnenkreis sehr freuen. Vielen Dank. Ja, das war der Beitrag erstmal zur Info, was da jetzt, oder einer der Beiträge, was da jetzt eigentlich so los war. Also ihr habt gehört, jemand hat auf das verbotene Portal links unten, .indymedia.org verwiesen. Es gibt keinen offiziellen Spiegel-Server und auch könnt ihr sonst das alles nicht mehr finden. Also vorausgesetzt, ihr könnt nicht googeln. Sonst könnt ihr es doch alles finden. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem Beitrag, den wir gerne einspielen wollen, eben zum selben Thema unter dem Titel Schwerer Eingriff in die Rundfunkfreiheit, Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland. Die Zeit rennt schon wieder neben uns her, eher vor uns her. Und zwar spielen wir das nicht ein, weil wir das gerade schon eingespielt haben. Aber dafür vielleicht was anderes. Hä? Ist das das Gleiche? Wir hatten noch die Presseerklärung, die aktuelle. Das ist das Gleiche, genau. Machen wir nicht, sondern wir lesen die die aktuelle Pressemitteilung und dann gibt es noch einen Tonbeitrag, ein Gespräch mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu diesem Thema. So rum. So rum tanzt der Bär. Steppt die Flunder oder wie auch immer das heißt. Das ist genau. Nach Zulassung der Anklage kritische Berichterstattung ist keine Propaganda. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Montag entschieden, dass die Anklage gegen unseren Redakteur, der eine Meldung über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit dem Verbot der Internetplattform in die Media links unten verfasst hat, doch zugelassen wird. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. hat bereits erklärt, uns weiter zu unterstützen und kündigte an, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. In der Verlinkung auf der Archivseite von linksunten.indymedia sieht das OLG die Unterstützung einer verbotenen Organisation. Das Landgericht Karlsruhe hatte zunächst in einem ausführlich begründeten Beschluss entschieden, die Anklage nicht zuzulassen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, die das Oberlandesgericht nun annahm und damit das Hauptverfahren eröffnete. Das Landgericht hatte sich auf 40 Seiten akribisch mit der Aktenlage auseinandergesetzt, recherchiert, abgewogen und die Rechtsprechung vom BGH und dem Bundesverfassungsgericht einfließen lassen. Das Oberlandesgericht zitierte seitenweise einfach nur Wikipedia, kritisierte die Strafverteidigung Angelika Fourmagnac die Qualität der OLG-Entscheidung. Es sei überwiegend wahrscheinlich, so das Gericht, dass die verbotene Vereinigung links unten in die Media fortbestehe und die Archivseite betreibe. Der Artikel samt Link auf die Archivseite sei Propaganda und damit nicht von der Pressefreiheit gedeckt, sondern eine strafbare Unterstützung der Vereinigung. Begründet wird dies unter anderem damit, dass in dem Artikel von einem konstruierten Verbot und einer rechtswidrigen Durchsuchung im Zusammenhang mit dem Verbot von linksunten.indymedia die Rede ist. Wenn Medien mit Strafverfahren rechnen müssen, nur weil sie von kritisch über staatliche Vereinsverbote berichten, dann bleibt von der Pressefreiheit nicht mehr viel übrig, erklärt David Werdemann, Jurist und Verfahrenskoordinator der GFF. Die Verlinkung der Archivseite ist keine Propaganda, sondern gehört zu den Aufgaben der digitalen Presse. Nur so können LeserInnen sich selbst informieren und eine Meinung bilden. Die GFF wird den angeklagten Journalisten in dem nun anstehenden Hauptverfahren vor dem Landgericht Karlsruhe weiter unterstützen. Auch gegen die Durchsuchung und Beschlagnahmen gehen wir und unsere AnwältInnen mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte weiter vor. Das Amtsgericht Karlsruhe hatte Anfang des Jahres die Durchsuchung von Redaktions- und Privaträumen angeordnet. Die hiergegen eingelegte Beschwerden sind noch beim Landgericht Karlsruhe anhängig. Für den Fall, dass die Beschwerden keinen Erfolg haben oder es gar im Strafverfahren zu einer Verurteilung kommt, werden wir mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erheben. Erst die Hausdurchsuchung, jetzt die Eröffnung des Hauptverfahrens. Die baden-württembergische Justiz braucht offenbar Nachhilfe in Sachen Pressefreiheit. So Fabian Kienert, der angeklagte RDL-Redakteur. Die Kriminalisierung belastet nicht nur mich, sondern verunsichert Journalistinnen in der ganzen Republik. Es muss möglich sein, kritisch über Vereinsverbote zu berichten, ohne sich direkt dem Vorwurf auszusetzen, eine verbotene Vereinigung zu unterstützen. Unsere journalistische Arbeit leidet unter dem Angriff der Staatsanwaltschaft. Wir müssen uns seit Januar dauernd mit fadenscheinigen Beschlüssen von Staatsanwälten und Gerichten auseinandersetzen. Dabei haben wir als selbstorganisiertes Projekt schon genug zu tun. Die Kriminalisierung unseres lizenzierten freien Radiosenders ist nicht nur politisch unhaltbar, sondern auch eine emotionale Bürde, erklärt die Betriebsgruppe von Radio Dreieckland.

Achtung. Also ihr müsst noch warten, das dauert noch eine Weile. Vollkommen verklickt. Komplett ja. Falsch. So, okay. Ich bin gespannt. Yo, yo, yo. Sieht gut aus. Oh, Die Scheiße des Monats. Zugleich verteidigte Weber seine Annäherung an die postfaschistische italienische Ministerpräsident Giorgia Meloni. Zur Lösung der Migrationsfrage brauche es Italien. Aktuell setzen wir gemeinsam mit Italien ein Migrationsabkommen mit Tunesien um. Damit werden die Ankünfte in der EU sinken. Wie viel Geld braucht man in Tunesien? Man benötigt in Tunis rund 1.578,81 €, um den gleichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man mit 4.600 € in Berlin haben könnte. Und Tunesien setzt hunderte Migranten in die Wüste. Vorausgesetzt, man mietet in den Städten. Natürlich ist es keine schöne Sache. Also dieser Deal mit Tunesien. Pflegekräfte im staatlichen Sektor in Tunesien erhalten rund 250 bis 350 Euro im Monat. Das Gehalt ist im Vergleich zum beschwerlich finanzierten Studium absolut ungenügend. Ohne Essen und Trinken, Tunesien setzt hunderte Geflüchtete in der Wüste aus. Das war, glaube ich, von gestern der Artikel oder von heute. EU-Deal mit Tunesien, 900 Millionen für das Zurückhalten von Migrantinnen. Ja, also komplett scheiße. Was soll man dazu noch sagen? Genau, also es gibt hier ein richtig beschissenes Abkommen zwischen Fäser und die Fäser-Mission in Tunis. Die Fäser-Mission in Tunis. Und scheint eben so laut Merkur.de, dass am 9.7.13, das war heute. Heute, das spielen wir noch gleich mal ab hier. Strenge Asylpolitik spaltet die EU und die Grünen. Hier so ein Glomex-Video auf Merkur.de, also Qualitätsjournalismus erster Güte. Strenge Asylpolitik spaltet die EU und die Grünen. Eine verschärfte Asylreform soll das Thema Migration in der EU endgültig klären, doch sie ist umstritten. Vor allem die Aufnahme von Familien mit Kindern ist ein großer Streitpunkt. Deutschland setzt sich dafür ein, dass diese von den strengeren Grenzverfahren ausgenommen werden. Die Mehrheit der anderen EU-Staaten lehnt dies jedoch vehement ab. Rund 730 Mitglieder der deutschen Grünen-Basis kritisieren die geplante EU-Asylrechtsreform in einem Brief an die Parteispitze. Laut der Kritiker zeigte die Vergangenheit, dass Verschärfungen des Asylrechts nicht zu weniger Geflüchteten, sondern nur zu mehr Leid führen. Die Forderung an die Grünen-Spitze ist klar formuliert. Tretet für eine Reform ein, die die Situation verbessert und verhindert, dass der aktuelle Angriff auf das Asylrecht in Brüssel erfolgreich ist. Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler bezeichnet die EU-Asylreform gar als Angriff auf das Menschenrecht und die Grenzverfahren als Kneste vor den Mauern Europas. Kurz vor dem EU-Gipfel erklärt auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass der vorliegende EU-Kompromiss für Deutschland schwierig sei. Für uns als Deutschland stehen die menschenrechtlichen Standards ganz vorne, so Faeser. Doch ein Scheitern der Asylreform könnte laut Faeser die offenen Grenzen im Schengen-Raum gefährden. Wenn wir kein gemeinsames Asylsystem bekommen, dann fallen wir in die Nationalstaatlichkeit zurück, so Faeser im ARD-Morgenmagazin. Yes! Also doch, linksliberal Deutschland? Oh, wir können gleich weiter gucken. Ampel verliert weiter. Deutschland ist einfach zu linksliberal, ja? Aber das Abkommen, 900 Millionen, da kann man ja so ein paar Dudes bezahlen, hunderte Migranten aus der tunesischen Hafenstadt Sfax sind seit, die heißt sicherlich nicht Sfax, sind seit Anfang der Woche in die Wüste vertrieben worden. Vorausgegangen waren starke Spannungen mit den Stadtbewohnern, die seit Tagen andauern und teilweise in gewaltsame Auseinandersetzungen gebündelt sind. Mein Gott. Ja. Ja. Ja. Der Artikel ist lang. Also Tunesien als Transitland, da müsste man mit Sicherheit auch... Ist Tunesien ein sicheres Herkunftsland? Tunesien ist... Wahrscheinlich dann auch... Ein aktuell noch Transitland, also kein sicheres Herkunftsland. Deshalb muss man ja solche Deals machen. Sonst könnte man die Leute ja einfach so dahin schieben. Ja, was soll man dazu sagen? Naja, es war die Scheiße des Monats, muss man nicht mehr so viel sagen. Ah, oder? Das stimmt, das war einfach die Scheiße des Monats, das finde ich gut. Keine faire Behandlung steht hier bei Lingue. Das heißt, wenn man... Ah, ja... Okay. Genau. Ja. Ja, wir könnten noch was zu dem Camp sagen. Ja. Ah, zu dem Camp, ja. Aber wir spielen irgend noch so ein Anti-No-Border-Lied, finde ich. Können wir auch machen, ja. Gibt es da eins? Arbeiterlieder? Hier gibt es eine Playlist. Arbeiter. Schauen wir mal, ob es da was gegen Grenzen gibt. Das wird ja nicht passen. Arbeiterlieder für die Einheitsfront. Das sieht nicht so gut aus. Der Plagiat, okay. Oh mein Gott. Wir werden hier wahrscheinlich nichts finden. Ja, nicht in dieser Playlist. Oh, oh Gott. Also in dieser Playlist finden wir leider nichts. Wir werden leider keines der Plagiat, keines deiner Lieder spielen. Weil das nicht geht. Wenn wir hier noch Border ein No Borders. NH3 und Simon Bernard. Das müssten wir erst ohne euch hören, weil das kennen wir auch nicht. Aber Borders von mir ist ein gutes Lied. Jetzt klingelt hier was. Ja, dann lass uns doch das hören, oder? Sollen wir Borders von mir hören? Das ist ein gutes Lied. Freedom, item, meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new rhythm. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Guns blow. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and west. Yeah, guns, blows, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and west. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls. Zum Ende noch was Positives. In St. Imier in der Schweiz. Im Jura. Ich glaube, es heißt Jura. Ach, das ist doch hier so eine Art Aufrufe, ne? Mhm. Das ist ganz schön Englisch. Okay, wir können das ja mal auf Englisch vorlesen. Und dann nochmal übersetzen, das haben wir glaube ich schon mal gemacht, aber es macht aber nichts. From the 19th to the 23rd July 2023, the International Anti-Authoritarian Gathering 2023 will be held in Saint-Imier, Jura, Switzerland, to celebrate the 150th anniversary of the Congress of Saint-Imier, which in 1872 saw the foundation of the Anti-Authoritarian International, an event marking the birth of the organized anarchist movement. Vom 19. bis zum 23. Juli 2023 findet das internationale Anti-Autoritäre Festival in St. Imier in der Schweiz statt. Es wird die 150-Jährigkeit gefeiert vom Kongress in Saint-Imier, was zum ersten Mal 1872 stattfand und in der Gründung der ersten anti-autoritären Internationalen mündete. The event will be consist of 5 days of meetings, lectures, concerts, seminars and various other activities. It will be a great opportunity to libertarian supporters, inhabitants of the region and elsewhere, and the general public to meet, debate, share, and experience libertarian ideas and practice. It will also be an opportunity for those who have not yet discovered the rich history of this movement to learn about their contributions to social progress and its struggle from previous centuries to the present day. Die Veranstaltung dauert 5 Tage. Es gibt Lesungen, Konzerte, Seminare und viele andere Aktivitäten. Es ist eine große Möglichkeit für libertäre Unterstützer, was heißt Inhabitants? Inhabitants, Bewohner der Region. Und von außerhalb. Und generell zum Treffen, Debattieren und Teilen von Erfahrungen, von libertären Ideen und Praxis. Es ist ebenfalls eine Möglichkeit für Menschen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, die reiche Geschichte der Bewegung zu kennen, zu lernen und ihre sozialen Fortschritte und Kämpfe vom letzten Jahrhundert bis zu den heutigen Tagen. What are anarchists doing today? What are their ideas, their works, their actions? How have they contributed to world history for more than 150 years? What can we learn from this concept and why is anarchy more desirable than ever? Was machen Anarchistinnen heutzutage? Was sind ihre Ideen, ihre Arbeit, ihre Aktionen? Wie haben sie sich verhalten zur Weltgeschichte für über 150 Jahre? Was können wir lernen von ihren Konzepten und warum ist Anarchie mehr, das heißt desirable? Keine Ahnung. Than Desire. Ever. Desirable. Ich weiß es nicht. Desire, was ist denn Desire? Ich wusste es mal. Man müsste es herleiten. Es gibt dafür Programme. Viel Spaß. Anarchy is not chaos and lack of order at all, but the opposite. It advocates an anti-authoritarian approach and a personal and social organization that promotes the emancipation of all human beings. This means fighting against all forms of oppression, exploitation and imposed authority, seeking to enhance everywhere freedom, absence of domination, equity, absence of privilege and mutual aid, mutuality. Anarchie ist nicht Chaos und das Fehlen von Ordnung, aber das Gegenteil. Es ist eine anti-autoritäre, was heißt es? Ein anti-autoritären Advocates, ja, es vertritt einen anti-autoritären, eine anti-autoritäre Möglichkeit. Und eine persönliche und soziale Organisation, was die Emanzipation für alle menschlichen Lebewesen promotet. Das bedeutet, es werden alle Formen von Ausbeutung, Unterdrückung und starker Autorität bekämpft, bis zu dem Punkt, wo es überall Freiheit, Gleichheit, Mutual Aid, gegenseitige Hilfe vorhanden ist. Da, da, da, da. On this occasion, we would like to welcome participants from all continents. All those interested are invited to contribute to the organization and the success of this meeting in whatever way they find suitable, sharing information, contributing ideas, joining in art projects, providing material support, etc., etc. Wir heißen alle Partizipanten herzlich willkommen von allen Teilen der Welt. Alle sind eingeladen, die interessiert sind am Teilen ihrer Organisation und für den erfolgreichen Verlauf des Treffens, in wie auch immer das stattfinden soll, in den... Oh, das habe ich jetzt nicht gut übersetzt. Ja, Contribution to the... Ja. Den Beitrag, ja, ja, der geleistet werden soll, ja, zur Organisation, also was auch immer ihr beitragen wollt, könnt ihr beitragen. Teilen von Informationen oder Ideen, teilnehmen an Kunstprojekten, materiell, Materialunterstützungen und so weiter und so weiter. Genau, ihr sollt der ganzen Nummer hier auf Social Media folgen. Schaut doch einfach mal auf Saint, also st-imier.org. Und zum guter Schluss vielleicht noch, von wann bis wann? Also das Ganze findet statt vom 19. Ja, genau. bis 23. Juli. Das heißt, Übernächste übernächste Woche, am Mittwoch geht's los. Fahrt nach Solmier. Hört euch die ganze Nummer an. Das wird mit Sicherheit super. Das ganze Dorf ist involviert. Sowas können wir uns gerade ansonsten im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht vorstellen. Ja, das war's eigentlich von uns. Jetzt würden wir theoretisch noch ein Liedchen spielen, aber eigentlich schaffen wir nur noch unser Outro. Und wir wünschen noch einen geruhsamen Abend an alle HörerInnen. Genau, macht's euch gemütlich, aber auch nicht zu gemütlich, denn die Revolution braucht frische Geister. Frische Geister und tut was und so. Ne? Jo, das war's von uns. Yep, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ach so, und Feedback könnt ihr uns über unsere Internetseite radioa.noblogs.org, Kommentarfeld, E-Mail-Adresse und so, unglaublich gerne dalassen. Auch Themenwünsche und Hate-Messages, dass ihr die Sendung komplett scheiße findet, auch. Wir freuen uns über alles. Einen schönen Sonntag. Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio.